WDR 5. Neugier genügt. Juli 2001, Genua. Vom 18. bis zum 22. Juli findet in der ligurischen Stadt der 27. G8-Gipfel statt. Während die Regierungschefs der 8 größten Industrieländer im Palazzo Ducale tagen, demonstrieren draußen Globalisierungskritiker, die aus allen Erdteilen nach Genua gekommen sind. Ihr Protest richtet sich gegen eine Globalisierung, die nur den Konzernen dient und mit neoliberalen Maßnahmen vollzogen wird. Diese Form der Globalisierung machen sie für Armut und die Zerstörung des Ökosystems verantwortlich. Gegen sie entfesselt die Polizei eine Gewaltorgie. Hunderte werden auf den Straßen verletzt. Der Journalist Franco Fracassi wohnt den Ausschreitungen bei. Tutte le forze dell'ordine a Genova erano armate con dei manganelli speciali che usavano per la prima volta durante. Alle Polizeibeamten waren mit speziellen Knüppeln ausgestattet worden, die in Genua zum ersten Mal verwendet wurden. Diese Knüppel haben einen Kern aus Eisen. Sie sind sehr lang und elastisch, sodass sie auch wie eine Peitsche wirken können. Und sie haben einen Griff in Form eines Hammers. Viele Polizisten haben den Knüppel am Stiel gehalten und mit dem Griff auf die Demonstranten eingedroschen. Wen sie trafen, dem haben sie damit das Fleisch aufgerissen. Am 20. Juli tötete ein Carabiniere den 20-jährigen Demonstranten Carlo Giuliani durch einen Kopfschuss. In der Nacht vom 21. Juli 2001 stürmten Beamte der italienischen Bereitschaftspolizei die Armando Diaz-Schule, in der 150 Globalisierungskritiker schliefen, und prügelten sie halbtot. Manche fielen ins Koma. Von Freunden alarmiert flog der grüne Bundestagsabgeordnete Christian Ströbele nach Genua. Dann war ich in, glaube ich, 2 Gefängnissen in Genua und habe viele Demonstranten getroffen, die dort zum Teil mit schweren Verletzungen, Kopfverletzungen gelegen haben. Und die haben mir dann berichtet, was sie erlebt haben, dass sie nach Abschluss der Demonstration nachts Polizeikommandos in die Schule eingedrungen ist und gleich die Leute geprügelt hat, zum Teil verletzt hat, dann rausgeschleift hat, mitgenommen hat zur Polizei, und dort in der Polizei wurden sie weiter misshandelt, geschlagen und eben auch verletzt. Und als Anlass wurde angegeben, sie hätten einen Molotow-Cocktail gefunden, das weiß ich jetzt noch. Und die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, das kann gar nicht sein, da war kein Molotow-Cocktail, wir haben alle geschlafen. Im Prozess, den die italienische Staatsanwaltschaft dann gegen die Polizisten führte, stellte sich heraus, dass die Molotow-Cocktails von den Beamten in die Schule gebracht und dann gefilmt worden waren. Das allerletzte, was ich dann erfahren habe, das war natürlich dann wieder ein Schock, 2011, glaube ich, dass der Europäische Gerichtshof gesagt hat, dieser Student, der sei in Notwehr erschossen worden. 2 Wochen nach den Exzessen von Genua fordert der deutsche Innenminister Otto Schily in einem Interview den Aufbau einer internationalen Aufstandsbekämpfungspolizei. In einem Brief vom 20. September 2001 an das Heads of Central Bodies for Public Order and Security der EU schlägt die deutsche Regierung vor, gemeinsame Standards für Ausbildung und Ausrüstung von Spezialkräften der EU-Mitgliedstaaten festzulegen, die für die öffentliche Ordnung sorgen müssen. Sie fordert außerdem: Auch müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, damit ein Mitgliedstaat die Entsendung von Spezialeinheiten erbitten kann. Die Kolbitz-Letzlinger Heide in der Altmark ist Naturschutzgebiet, wird aber seit 1936 militärisch genutzt. 1994 hat die Bundeswehr das 23.000 Hektar große Gelände von der sowjetischen Armee übernommen. Heute befindet sich hier das Gefechtsübungszentrum Heer, auch GÜZ genannt, die zentrale Bildungseinrichtung der Bundeswehr. Der gesamte Platz ist Natura 2000 und Flora Fauna Habitat, also FFH-Gebiet. Die Bundeswehr sorge für den Erhalt des Biotops, sagt Oberstleutnant Markowski, der Leiter des GÜZ. Peter Markowski ist ein stattlicher Mann, dem man seine Verantwortung für die jungen Soldaten ansieht, die seine Regierung in den Krieg schickt.

Protesten auf der Straße sieht. Also es war in der Regel nicht so, dass die Bundeswehr direkt eingegriffen hat, aber dass sie so eine Art Waffenschau betrieben hat. So als Einschüchterung und mal so als so ein Ausprobieren. Nachdem ein weißer Polizist den afroamerikanischen Teenager Michael Brown am 9. August 2014 erschossen hatte, brachen in Ferguson, einem Slum von St. Louis in Missouri, Unruhen aus. Gegen die zunächst friedlichen Demonstranten ging die Polizei mit Tränengasgranaten, Gummigeschossen, Blendgranaten und schweren Waffen vor. Zum ersten Mal gingen Bilder durch die Welt, wie US-Polizisten in Kampfuniformen, auf Panzerfahrzeugen und mit Kriegswaffen ausgestattet, gegen Demonstranten vorrückten. Es wurde bekannt, dass die amerikanische Regierung seit 2001 dabei ist, die heimische Polizei mit Kriegsausrüstung auszustatten. Der Zweck dieser Ausrüstung lässt sich aus NATO-Dokumenten herauslesen. Wo Armut, Slums und unzureichendes Einkommen das Ergebnis inadäquater urbaner Infrastruktur sind, können Spannungen entstehen. Wir denken, dass dieser Trend von immer größerer Bedeutung sein wird und dass er in Zukunft zu inneren Unruhen, Aufständen und Gefahren für die Sicherheit führen wird, auf die die lokalen Behörden werden reagieren müssen. Urban Operations in the Year 2020. Studie der Research and Technology Organization der NATO, 2003. Seit 2005 befindet sich in der Armando Chinotto-Kaserne in Vicenza das Center of Excellence for Stability Police Units, auf Deutsch Kompetenzzentrum für Stabilisierungspolizisten, abgekürzt COESPU. Carabinieri-General Paolo Nadone ist der Leiter der Ausbildungsstätte. Diciamo che il progetto prende però origine dalla riunione a Sea Island in America. Die Idee für das Zentrum geht auf den G8-Gipfel in Sea Island in den Vereinigten Staaten zurück. Da sah man die Notwendigkeit, polizeiliche Einsatzkräfte für Peace Support Operations, Friedensunterstützungsmissionen global aufzustocken. Man steckte sich das Ziel, 75.000 Peacekeeper auszubilden, von denen 10%, also 7.500, robuste Polizeikräfte sein sollten, wie das Gendarmerien sind. Diese Aufgabe hat Italien übernommen und Italien hat sie den Carabinieri anvertraut, die diese Kaserne als den dazu am besten geeigneten Standort ausgemacht haben. Die Carabinieri sind die italienische Gendarmerie, deren Panzer 2001 in Genua zur Kontrolle der Demonstrationen eingesetzt wurden. Die Gendarmerie als übergeordneter Begriff bezeichnet Polizeieinheiten mit paramilitärischen Fähigkeiten, hat eine hybride Struktur zwischen Polizei und Militär, sodass diese Einheiten, Gendarmerieeinheiten, sowohl militärische als auch polizeiliche Fähigkeiten vereinen und sie flexibel gewichten können. Das heißt, auf der einen Seite haben sie robuste Selbstverteidigungsfähigkeiten. Sie sind darüber hinaus in der Lage, sich flexibel zu bewegen, auch in der Konfliktregion, weil sie auf gepanzerte Fahrzeuge und auch bewaffnete Fahrzeuge zurückgreifen können. Erklärt der Politikwissenschaftler Christian Kreuder-Sonnen. Und natürlich auch, und das ist eine Besonderheit von Gendarmerieeinheiten, dass sie besonders geschult sind im Umgang mit gewaltsamen Aufständen. In einem Seminarbericht, den man auf der Homepage des COESPU nachlesen kann, werden die Fähigkeiten zur Aufstandsbekämpfung oder, wie es dort heißt, zu Crowd and Riot Control als Ausbildungsziele des Kompetenzzentrums besonders hervorgehoben. Stabilisierungspolizisten müssten in der Lage sein, Störungen der öffentlichen Ordnung zu bewältigen, sensible Infrastruktur zu überwachen, Prominente zu eskortieren, Terrorismus und Aufstände zu bekämpfen, Barrikaden zu entfernen und lokale Polizisten in der Technik der Aufstandsbekämpfung auszubilden. Seit 2009 leitet das COESPU im Auftrag der EU ein umfangreiches Trainingsprogramm für Polizeikräfte. Bei diesem European Union Police Services Training müssen Polizisten und Gendarmen aus mehreren EU-Ländern gemeinsam trainieren und sogenannte Best Practices entwickeln. Die dritte Trainingssession erfolgte 2010 unter der Ägide der Deutschen Bundespolizei in einer Bundeswehrkaserne in Lenin bei Potsdam. Eine parlamentarische Delegation besuchte das Training. Matthias Monroy, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Abgeordneten Andrei Hunko der Linken, gehörte dazu. Dort wurden Missionslagen geübt, nach einem Bürgerkrieg, der militärisch befriedet wurde. Also es wurde angenommen, dass die Militärs quasi die Lage unter Kontrolle gebracht haben. Und nachdem das Militär aber weiterzieht, muss quasi die öffentliche Ordnung gesichert werden. Und in diesem Szenario agierten dann die Polizeien und Gendarmerien zusammen. Und geübt wurde dann beispielsweise Demonstrationen der Bevölkerung beispielsweise oder Flüchtlingstrecks, die angegriffen werden. Aber auch hoher Staatsbesuch. Was auch geübt wurde, sind solche Sachen wie große Sportereignisse. Jetzt muss man sich mal überlegen, in einem Post-Bürgerkriegsszenario wird kaum ein großes Sportereignis wie eine Fußball-Weltmeisterschaft oder eine Olympiade oder sowas abgehalten. Das heißt, es zeigt sich eigentlich ganz gut, dass diese Übungen eigentlich dafür da sind, so größere Demonstrationslagen in den Griff zu bekommen, bis hin zu Aufständen in Krisenregionen oder Kriegsgebieten. In der Armando Chinotto-Kaserne, in der das COESPO seinen Sitz hat, befindet sich auch das Hauptquartier der European Gendarmerie Force, abgekürzt Eurogent Force, die europäische Stabilisierungspolizei par excellence. Das Hauptquartier ist aber nur eine Art Planungs- und Leitungsbüro, denn Eurogent Force ist kein feststehendes, kaserniertes Korps. Die Truppe wird im Einsatzfall von den Ländern, die sich am Netzwerk beteiligen, zusammengestellt, mit Beamten der eigenen Gendarmerie. Da nicht alle EU-Länder über eine Gendarmerie verfügen und da einige europäische Verfassungen die Bildung paramilitärischer Einheiten verbieten, beteiligen sich nur Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, die Niederlande und Rumänien an Eurogent Force, die aber dazu gedacht ist, Missionen im Auftrag der EU durchzuführen. Offiziell war die europäische Gendarmerie bislang nur dreimal im Einsatz. In Bosnien-Herzegowina, in Afghanistan und 2010 in Haiti. Ihr hauptsächlicher Auftrag sei es, lokale Polizeikräfte auszubilden, sagt Oberleutnant Cicini, Liaison Officer der Truppe. Es gibt dann auch andere Szenarien, aber man wird sehen, ob und wann Eurogent Force in solchen Szenarien eingesetzt wird. Es kann sich zum Beispiel darum handeln, in einem destabilisierten Land die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Ob das Land sich auch innerhalb der EU befinden könnte? Der Oberleutnant schüttelt energisch den Kopf. Nein, nein. Unser Engagement gilt Ländern, die sich außerhalb der EU befinden. Matthias Monroy. Die europäische Gendarmerietruppe ist tatsächlich für Einsätze in sogenannten Drittstaaten eingerichtet worden. Aber das ist nun auch bald 14 Jahre her, dass die Initiative zur Einrichtung der europäischen Gendarmerietruppe gekommen war. Und das Rad hat sich weitergedreht. Also die Revolutionen rücken näher. Die Revolutionen finden auch mitten in Europa statt. Also siehe Ukraine oder Bosnien beispielsweise. Auch die Aufstände gegen prekäre Lebensumstände, also Gentrifizierung, hohe Mieten, hohe Nahrungsmittelpreise, Bankenrettung, Krisenprogramme, siehe Griechenland, Spanien, rücken damit natürlich auch ins Herz der Europäischen Union. Und natürlich macht man sich dort Sorgen. Bereits 2008 warnte Dominik Strauss-Kahn, damals geschäftsführender Direktor des IWF, vor Aufständen und Unruhen als Folgen der Finanzkrise. 2012 sagte EU-Sozialkommissar Laszlo Andor in einem Interview, die grassierende Jugendarbeitslosigkeit stelle eine ernsthafte Sicherheitsgefährdung dar. Wenn das so bleibt, laufen wir Gefahr, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt schwindet und politischer Extremismus wächst. Wir würden auf ein ökonomisches wie gesellschaftliches Desaster zusteuern. Seitdem haben mehrere EU-Politiker die Sorge geäußert, dass infolge der Wirtschaftskrise in den EU-Krisenländern Aufstände ausbrechen könnten. In Griechenland, Spanien und Italien hat es bereits große Demonstrationen gegeben, die laut einer Studie des European Network of National Human Rights Institutions immer brutaler unterdrückt wurden. Ich glaube schon, dass man versucht, sich vorzubereiten auf solche Situationen, also auf massive Proteste, zu Recht. Also nicht die Vorbereitung, sondern dass man sowas befürchtet, weil es sind ja Menschen jetzt ohne Einkommen, ohne Krankenversicherung oder sowas gelassen worden durch die Sparmaßnahmen. Erst einmal setzt die EU auf Polizeikooperation. Dank einer kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke an die Bundesregierung war zu erfahren,